Hallo zurück! Auf dem nun gestarteten Filmfest trafen wir auch den Regisseur Christian Mertens wieder. Vor etwa 5 Monaten war er der Gastgeber der Lesung des Drehbuchpreises Schleswig-Holstein. Da haben wir dann mal nachgefragt. Wird es dieses Jahr eine 2. Auflage vom Drehbuchpreis geben? Wir haben da schon so irgendwas Richtung Ende des Jahres gehört. Also am 1. Dezember machen wir wieder den Drehbuchpreis Schleswig-Holstein. Und das soll sozusagen auch ab jetzt für immer sein, dass wir das jährlich machen, weil wir einfach gemerkt haben, aufgrund der tollen Resonanz, wir hatten unglaublich viele Einreichungen, dass der Bedarf einfach da ist, sich über Geschichten, über Stoffe auszutauschen und sich Geschichten, so wie bei uns in der Live-Lesung, auch mal anzuhören, als Kopfkino sozusagen. Und dass der Bedarf ist da und deswegen machen wir das wieder. Dieses Jahr sind wir in Pink unterwegs, letztes Jahr war unsere Farbe Blau. Und wir werden jedes Jahr mit einer anderen Farbe kommen, bis wir das ganze Spektrum einmal bedient haben. Und das ist sozusagen auch die Vielfalt, für die wir stehen wollen. Wir wollen ganz viele verschiedene Geschichten fördern oder befördern, an die Öffentlichkeit bringen und wollen alle, wirklich alle, die in Schleswig-Holstein Stift und Zettel besitzen, dazu animieren, gerne ein Kurzfilmdrehbuch zu schreiben und bei uns einzureichen. Sie sprachen von Vielfalt und jeder mit Zettel und Stift soll gerne etwas einreichen. Nun ist Schleswig-Holstein ja groß mit verschiedenen Dialekten. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man Lust hat, ein Drehbuch in einer Minderheitensprache abzugeben? So etwas wie Niederdeutsch oder Friesisch. Ist Platz für Platt? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten sogar schon das Vergnügen im letzten Jahr, gab es einen Stoff, der auf Friesisch eingereicht wurde. Den haben wir auch übersetzen lassen. Und wir haben ihn im Grunde bewertet, wie alle anderen auch. Und er hat es sozusagen jetzt nicht ins Finale geschafft. Wir waren aber trotzdem begeistert von der Geschichte. Und von daher sehr, sehr gerne einreichen. Wir wollen nur, dass das auch eine Übersetzung gibt, damit wir das auch wirklich beurteilen können. Und wenn es einen Stoff gibt, der ins Finale kommt, dann werden wir uns auf jeden Fall was einfallen lassen, um auf Plattdeutsch oder auf Friesisch das dann präsentieren zu können. Aber auf jeden Fall, gute Geschichten funktionieren in jeder Sprache, in jedem Dialekt. Also von daher immer her damit. Letztes Jahr hat beim Drehbuchpreis ja das Drehbuch Zu Boje gewonnen. Eine Idee von Robert Köhler, der uns damals ja auch bereits sagte, sie wollen mit so viel Bestärkung den Stoff dann auch filmisch umsetzen. Wissen Sie da schon genaueres? Das Gewinnerdrehbuch von 2018 war sehr, sehr gut aufgestellt und die haben letzten und vorletzten Monat, glaube ich, gedreht. Ich glaube, die haben im April ihre Drehtage gehabt und ich glaube, dass auch das sehr, sehr gut geklappt hat alles. Ein Team von uns war da und hat sich die Dreharbeiten angeguckt. Also wir haben mal gesehen, was mit unserer Unterstützung da entstanden ist. Und die Förderung ist ja auch im Boot gewesen. Von daher war das Projekt mit sehr viel Rückenwind unterwegs. Und die sind gerade in der Postproduktion. Das heißt also, dass die Chance, dass der Film fertig ist und auch gezeigt werden kann beim nächsten Drehbuchpreis Schleswig-Holstein ist sehr, sehr hoch, weil sie sehr, sehr fleißig waren und jetzt in der Postproduktion dabei sind. Und ich wüsste jetzt nicht, was einen daran hindert, in den nächsten Monaten auch fertig zu werden. Und von daher bin ich da total gespannt. Ich habe noch nichts gesehen, außer das, was bei Facebook und bei Twitter und bei Instagram hochgeladen wurde. Aber das sah alles schon ziemlich gut aus. Dann abschließend bitte noch einmal zusammengefasst. Wann ist der Drehbuchpreis? Welche Regularien muss das Drehbuch erfüllen? Und zu wann muss man es abgeschickt haben? Und an welche Adresse? Also wer Lust hat, ein Drehbuch zu schreiben von maximal 15 Seiten, der ist immer eingeladen, sich darüber zu informieren. Einreichen kann man erst ab August bis zum 11. November 2019. Und ich muss im Grunde gar nicht viel erklären, was die Modalitäten sind, denn die stehen alle auf unserer neuen pinken Webseite und drehbuchpreis-sh.de. Da findet man alle Informationen und selbst wenn man nur Drehbuchpreis Schleswig-Holstein googelt, kommt man auf uns und kann da im Grunde die Details auch angucken und in Ruhe durchlesen. Und man kann das Einreichen in Ruhe vorbereiten und man kann im Grunde jetzt schon anfangen, sich Gedanken zu machen. Und deshalb wollen wir jetzt halt auch Workshops anbieten und starten mit insgesamt 5 Workshops, die über das Jahr verteilt stattfinden, die so ein bisschen die Idee innetragen, dass man über das Jahr die Ideen gären lassen kann, mal ein paar Versionen schreibt. Man weiß ja, die erste Fassung ist immer nicht die beste, sondern die 5., 6., 7. Überarbeitung. Da wird es dann schon sozusagen drehbarer und deswegen früher anfangen. Und dafür haben wir jetzt zum Beispiel 5 Workshops entwickelt, die sozusagen den Weg, The Road to Drehbuchpreis, darstellen. Die Termine zu diesen Workshops sind ja dann sicher auch auf der Seite nochmal zu finden, oder? Sind auf der Seite und der erste Workshop ist jetzt direkt schon Sonntag und wir haben die Idee, gemeinsam mit dem Landesverband Jugend und Film und mit dem Studentenwerk Schleswig-Holstein entwickelt, die ja auch bei dem Wettbewerb Nur 48 Stunden den Hut aufhaben und dahinter stecken, dass im Grunde als Vorbereitung wir einen kleinen Workshop anbieten, wie funktioniert Kurzfilm-Dramaturgie. Und wir haben genau eine Woche später, nach dem Finale von Nur 48 Stunden, haben wir auch einen Workshop, wo wir über die Filme reden wollen. Bei einer Preisverleihung kommt das ja immer zu kurz. Da gibt es irgendwie nette Worte und Preise und Applaus. Und wir wollen sozusagen die Macher einladen, ihre Filme zu zeigen. Und das ist völlig wurscht, ob die Filme im Finale waren, gewonnen haben, es nicht sozusagen ins Finale geschafft haben. Das ist uns völlig egal. Wir wollen alle einladen, diesen Film dann anzugucken und zu besprechen und über Inhalte zu reden. Also was ist da passiert? Wie war die Entwicklung? Wie ist das Drehbuch entwickelt worden? Was ist beim Drehen passiert? Was musste man umwerfen? Was musste man verändern? Was musste man anpassen? Und genau über so eine Sachen wollen wir halt reden. Und deswegen ist das jetzt zu sagen, geht es ab sofort auch schon los mit den Workshops zum Drehbuchpreis. Und wir verstehen uns da jetzt nicht als alleiniger Antreiber, sondern es geht nur im Verbund. Und wir haben so viele tolle Partner, die die Workshops mittragen, dass wir total glücklich sind, insgesamt 5 jetzt anbieten zu können. Und ich sage mal so, wir haben nur angeschoben. Die Veranstalter sind dann jetzt andere. Wir machen einen Workshop zum Beispiel von der Filmkultur Schleswig-Holstein. Die machen einen im Oktober und wir teilen das so ein bisschen unter uns auf, weil in Schleswig-Holstein muss man Kräfte bündeln und das machen wir jetzt. Dann wünschen wir natürlich wieder viel Erfolg beim Drehbuchpreis Schleswig-Holstein im Jahre 2019. Und wir werden unter dem Interview dann auch nochmal alle notwendigen Links für euch zusammensuchen. Wir danken Herrn Mertens auf jeden Fall für das Interview und werden noch weiter Interviews vom Filmfest bereitstellen.